guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Hier ist Nachos und Popcorn. Und ja, wir begrüßen euch. Ich bin der Jürgen und es ist natürlich auch wieder der Tim und die Laura dabei. Hallo, hallo. Hallo, schönen guten Abend oder genau. Guten Tag, je nachdem, wer uns hört. Winken reicht nicht, Laura. Ich habe hallo, hallo gesagt, das muss reichen. Stimmt wohl. Wir möchten uns heute über Gedöns unterhalten. Damit das aber nicht völlig aus dem Ruder läuft, haben wir uns noch ein schönes Thema dazu geholt, nämlich Stranger Things soll heute im Mittelpunkt stehen. Und wie ihr das aber von uns gewohnt seid, fangen wir mit dem Gedöns an. Da das Lauras Vorschlag war, frage ich jetzt einfach mal Laura, was sie denn an Gedöns so aktuell auf dem Zettel hat. Ja, unvorbereitet mit mehreren Cocktails im Blut. Ich würde sagen, ich fange mit Forever an. Ich habe Forever angefangen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Sagt mir gar nichts. Sagt mir auch jetzt auf einmal gar nichts. Amazon Original Serie über einen Gerichtsmediziner aus Manhattan, der unsterblich ist. Ah, doch. Habe ich eine Beschreibung gelesen. Fand ich, also las ich interessant. Großartig. Großartige Serie, von der ich nichts erwartet habe. Vielleicht ist sie deswegen so positiv für mich, so eine Entdeckung. Gerichtsmediziner Henry Morgan, absolut klassisch der Name, den man sich vorstellen kann für so einen Typen, ist Ende des 18. Jahrhunderts zu Tode gekommen mit 30er Jahren. Und diese Nacht war bemerkenswert für ihn, weil er nämlich direkt wiedergeboren wurde. Und seitdem, immer wenn er stirbt, kommt er im Hudson River wieder an und geht nach New York rein und fertig ist. Und er beschäftigt sich mit dem Tod, nicht nur um seine eigene Existenz besser zu ergründen, sondern auch, weil er einfach mit den Lebenden so viel mitgemacht hat, dass er die Toten noch besser lesen kann. Und ist deswegen Gerichtsmediziner geworden, wie es so schön pointiert in dem immer gleichen Einstiegstext zu jeder Folge ist. Wenn man irgendwo sein möchte, um den Tod zu studieren, muss man in die Gerichtsmedizin in Manhattan, weil da die meisten Leichen rumliegen. Er hat eine nicht ganz klassische Detektivin der Mordkommission zur Seite, die er unterstützt mit seiner Arbeit. Und sein Sohn ist inzwischen an die 70 Jahre alt, weswegen diese Beziehung von den meisten Außenstehenden falsch rum interpretiert wird. Und es ist einfach eine sehr, sehr interessante Spannung, die da aufgebaut wird in der Serie. Man kann es allerdings gucken wie jede andere Krimiserie. Mal eine Folge, dann wieder wochenlang nicht gucken und dann mal wieder eine Folge. Die überspannende Handlung wird einem immer noch mal erklärt, wie man sie kennt. Und sie haben es tatsächlich geschafft, die Unsterblichkeit von ihm nicht lächerlich dastehen zu lassen. Deswegen Forever ist so mein großes Finden, mein großer Fund der letzten Woche. Sehr schön, das klingt ja ganz gut. Da klinke ich mich bestimmt mal ein irgendwie. Wie gesagt, hatte mich schon direkt so angesprochen, aber jetzt habe ich ja tatsächlich fast noch ein bisschen mehr Lust, das zu gucken. Das Beschreibungsbild bei Amazon ist ein bisschen komisch, finde ich, weil er so sehr diabolisch in die Kamera guckt. Dabei hat er mehr so einen Sherlock-Einschlag, weil er die Leute seit 200 Jahren beobachtet, liest er ganz viel um sie herum und kann dann jedem direkt sagen, du bist zum zweiten Mal geschieden, da, sowas in der Art, so ein bisschen Sherlock eben. Ah, okay. Ist dabei so ein wirklicher Saubermann, der mit diesem diabolischen Blick im Beschreibungsbild überhaupt nichts zu tun hat. Okay. Tim, was ist dein Fund der letzten Woche? Ich habe ehrlich gesagt keinen direkten Fund der letzten Woche. Ich bin noch nicht so großartig zu kommen, mich mit neuen Serien zu beschäftigen. Ich schiebe gerade so ein bisschen Luke Cage um mich hin, weil irgendwie alle um mich herum sagen, Luke Cage ist voll langweilig, beziehungsweise es braucht total lange, da kommen vielleicht ein, zwei Folgen, die spannend sind und dann kommt ein langweiliges Ende. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich Jessica Jones eigentlich ziemlich gut fand. Die hatte zwar einen kleinen Hänger in der Mitte, wie ich fand, aber grundsätzlich hat mich Jessica Jones sehr begeistert. Ich habe wieder angefangen, weiter zu gucken bei Fringe. Ich hätte Fringe mal so vom Vierteljahr angefangen zu schauen. Ich habe es damals nicht gesehen, weil es einfach noch einen weiteren blöden Akte X-Klon erstmal empfunden habe. Und letztendlich fängt die Serie auch so ein bisschen so an, zumindest in der ersten Staffel, kriegt dann aber ganz schnell eine eigene Dynamik, hat eine eigene Erzählstruktur mit eigenen Ideen, die dahinter stecken, hat mich auch sehr schnell gebannt. Zumindest so bis zur Mitte der zweiten Staffel und dann so mit Beginn der dritten Staffel war ich erstmal ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich weitergucken möchte, weil ich dachte, ich wüsste, worauf es hinausläuft. Aber tatsächlich hat, als ich dann jetzt weitergeguckt habe, mir schnell festgestellt, so ja, nee, es läuft doch nicht drauf hinaus. So, ich dachte, weil ich doch wieder ein paar Kurven bekommen haben, dann war wieder ein Punkt, wo ich dachte, jetzt weiß ich, worauf es hinausläuft. Und ich bin jetzt aber irgendwo am Ende der dritten Staffel, es sind glaube ich noch 4 oder 5 Folgen zu gucken. Und ich bin wieder so ein bisschen drin in dem Thema. Also es gibt immer so wieder ein paar Folgen, die ich ein bisschen langweilig finde. Aber immer wenn sie zu dem Metaplot der Serie kommen, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Bin ich mal sehr gespannt, worauf es weiter hinausgeht. Ich bin von der Serie gespannt, weil ich von den meisten Leuten gehört habe, die sagen so, ja, bis zur vierten Staffel kann man es richtig gut gucken und die fünfte ist dann richtig schlecht. Wie bei Arrested Development. Ja, bei Arrested Development ist es so, ich finde die vierte Staffel nicht so richtig schlecht. Die hat auch ihre Momente. Es ist einfach total ätzend. Man merkt einfach, dass es Jahre später gedreht und die Darsteller sind einfach älter. Sie sehen älter aus, als sie damals aussehen und es schließt aber nahtlos an die dritte Staffel an und das passt einfach so null. Und das ist halt ein bisschen schade. Und jetzt ist jetzt seit mehreren Jahren heißt es ja, dass es wieder noch eine fünfte Staffel geben soll oder einen Film geben soll. Arrested Development ist, glaube ich, das aktuelle Vorhaben, ja. Ja, zumindest das Thema Arrested Development ist noch nicht tot, wo alle, die daran beteiligt sind, haben gesagt, sie haben noch Lust drauf. Und ich würde halt auch wünschen, dass die Serie noch einen würdigen Abschluss bekommt, eigentlich. Denn letztendlich das Ende der vierten Staffel von Arrested Development fand ich auch eher unbefriedigend. Also, ich fand vor allem nicht gut, was sie mit Michael Bluth gemacht haben in der vierten Staffel. Ja. Das dazu, um noch von Fringe auf eine komplett andere Serie gesprungen zu sein. Was aber okay ist. Ich liebe Arrested Development. Ich gucke sie gerade mit Florian, dem Ned Fuller, der sie noch nicht kannte. Und er hat hat genauso viel Spaß dabei, wie ich dabei habe. Und ich gucke sie gerade jetzt zum dritten oder zum vierten Mal. Ich weiß es gar nicht genau. Und es gibt auch in den ersten Staffeln, es gibt immer noch mal wieder Elemente, die ich entdecke, die mir vorher nicht aufgefallen waren. Und es gibt die klassischen Running Gags und ich lache mich jedes Mal scheckig. Für mich eine der besten Comedy-Serien, zumindest dieses Jahrtausends, was amerikanische Comedy-Serien angeht. Und liebe Hörer, wir reden hier mit einem Mann, der Modern Family nie gesehen hat. Ich habe es mir jetzt auf meine Netflix-Liste gepackt, soll ich vielleicht mal reinschauen, weil ich kenne zwar viele, die davon begeistert sind und wieso? Bei der Netflix-Liste wird sowieso immer länger, anstatt dass sie kürzer wird, was aber, glaube ich, ein Problem ist, das irgendwie so jeder hat. Es gibt ein Wort dafür, also für Menschen, die sich Bücher kaufen, die sie nie lesen. So, ich glaube, du bist der Netflix-Fall davon. Ja, wobei, das sind wir dann irgendwie alle, also ich jedenfalls dann auch, weil du nicht, ja, okay. Bei mir ist es halt schon tatsächlich auch ähnlich, dass ich so viele Dinge auf Listen habe aktuell, dass ich sage, es ist echt schade, um dieses Sprichwort umzumünzen, dass am Ende des Tages so viele Serien übrig sind und nur so wenig Stunden sozusagen, weil ja einfach keine Zeit dafür ist, die alle so wegzugucken, die man so jetzt empfohlen bekommt. Wie bitte? Der Trick ist keine Liste, deswegen bin ich raus aus der Nummer. Ach so, deswegen okay. Habe ich das Problem nicht. Das ist meistens bei mir auch eher so eine imaginäre Liste. Es ist also keine bewusste Liste. Ist aber auch so, ich bin auch mittlerweile echt radikal. Also wenn mich nach einem Piloten eine Serie nicht gepackt hat, aber manchmal auch schon vorher, dann sage ich einfach so, nee, Schluss, aus. Aber das Thema habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Also dazu ist mir dann halt auch so schade, mich damit auseinanderzusetzen. Okay. Jürgen, was hast du so erlebt? Es geht gar nicht so sehr um eine Serie, obwohl ich gerade angefangen habe und heute fleißig dabei war, Mr. Robot zu gucken. Will da aber jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Gefällt mir ganz gut. Könnte ja mal ein Thema für eine Podcast-Sendung sein, deswegen schiebe ich das mal ein bisschen auf. Ich gehe auf eins ein, was mich ein bisschen mehr beschäftigt hat jetzt die Woche, waren neue Filme, die ins Kino kommen. Der Tim mich ja besucht hat letzte Woche, also letztes Wochenende, sind wir so ein bisschen ins Trailer gucken gekommen und ich habe das ein bisschen fortgesetzt diese Woche und intensiviert. Und da waren ein paar Filme dabei, die ich durchaus sehr reizvoll fand und auf die ich mich ein bisschen freue. Teilweise kommen sie auch erst im nächsten Jahr. Jetzt aktuell würde mich sehr reizen The Arrival zum Beispiel. Den fand ich, also den Trailer fand ich wirklich sehr, sehr gut. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mit wem, von wem, für wen? Da spielt, wie heißt die Dame? Im Kurs überlegen, Arrival war das ja mit Jennifer Lawrence und Nee, Chris Pratt? das ist The Passenger, meinst du? Genau, das ist Passenger, genau. Den fand ich auch gut. Dann, ja. Ich habe es auch schon vergessen. Arrival habe ich aber auch gesehen. Es sah sehr gut aus. War das Amy Adams? Amy Adams, ja, genau. Ja. Und Forest Whitaker spielt noch mit, glaube ich. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Es ist halt wieder so dieses Setting, Außerirdische kommen auf die Erde und ist im Trailer sehr bedrohlich alles und hat so ein bisschen die Bildsprache von dem, wie heißt er denn noch, die quasi Alien, das Prequel sozusagen, was vor, ja, auch schon wieder ein paar Jahre her im Kino lief. Baby Wie Alien. bitte? Nee, nee. Baby Alien. Nee, nee. Baby Alien. Ja, jetzt fällt mir der Name gerade nicht an. Ich will immer Interstellar sagen, aber der ist es natürlich nicht. Meinst du Prometheus? Prometheus, genau, richtig. Und also so Prometheus, Tim. Prometheus. ja, Prometheus. also das erinnerte ich mich ein bisschen daran und das hat mir aber trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Also da freue ich mich ein bisschen drauf. Und dann habe ich, da war Tim so ein bisschen zwiegespalten, hatte ich den Eindruck, als wir das zusammen sahen. Es gibt ja eine Neuverfilmung von King Kong. Ja, Skull Island. Skull Und Island, das genau. sah auch sehr, sehr gut aus, wie ich fand. Tim war Ich nicht glaube, so, die letzten. ja, Tim war nicht ganz so begeistert, aber ich fand's sehr, sehr gut. Also, was den Trailer angeht, zumindest. Ich fand es optisch total beeindruckend, weil man hat in diesem Trailer schon einen Eindruck von, wie gigantisch dieser Affe ist. Und wow, das sah richtig gut aus. Okay. Letztendlich ist es scheint es für mich, ist so, ich weiß ja, ich finde die Thematik so ein bisschen so, Also, es hat so ein weiterer Actionfilm in diesem King Kong-Universum. Ich habe schon den Peter Jackson King Kong nicht gesehen. Ich kenne das Original aus den 30er Jahren und ich kenne die Verfilmung von 1978, ist sie, glaube ich, mit auch Jessica Lange, glaube ich, der da die Frau in dem weißen Kleid spielt. Ja. Und das reicht mir dann auch an King Kong-Verfilmung, zumal diese Peter Jackson-Verfilmung auch irgendwie eher ellenlang ist, so. Das stimmt, Und ja. ich denke so, wow, muss ja nicht sein. Also da irgendwie, dazu ist mir das wieder alles viel zu viel CGI und oh, ich bin da so ein bisschen überdrüssig auch. Aber wie willst du denn den Riesenaffen ohne CGI hinbekommen? Nee, klar, natürlich nicht. Aber gerade bei Peter Jackson weiß man ja auch, dass die da sehr auch in ihrem CGI suhlen. Ja. Und Also bei natürlich war das so bei Skull Island. Das wird wahrscheinlich, ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, CGI, wie das vielleicht bei anderen Verfilmungen ist. Und wir sind ja auch ein paar Jahre ins Land gegangen, seitdem es King Kong von Peter Jackson gemacht wurde und auch CGI ist ein bisschen besser geworden, zumindest wenn man sie dann auch, wenn man das zulässt, dass sie auch gut aussieht. Es gibt natürlich auch heutzutage noch CGI, die furchtbar aussieht, wo man sich fragen kann, so, wie kann sowas veröffentlicht werden in modernen Zeiten? Und ich rede jetzt nicht unbedingt von irgendwelchen B-Movies. Ist so ein Film, ich denke mal, der ist mal ganz nett auf der Couch irgendwie, wenn er dann irgendwie auf Netflix ist oder so, aber ich muss den nicht im Kino sehen. Und für mich ist das nämlich genau ein typischer Kinofilm, weil ich mir Godzilla zum Beispiel niemals auf der Couch angeguckt hätte. So, der neueste. Hat der mich wunderbar mit drei Bieren und einer großen Tüte Popcorn im Kino unterhalten. Astreine Unterhaltung. Also perfekt. Genauso Skull Island, nur im Kino für mich. Ich Da finde bin es ich total interessant, dass voll dieser. bei Laura. Das ist im Prinzip schon richtig so. Auch wenn ich den Godzilla jetzt nicht im Kino gesehen habe, den aktuellsten, sondern Sondern mit mir auf der Couch. ja, ne, ich hatte ihn ja vorher schon gesehen. ich glaube sogar in dem Flugzeug irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, was war das denn? Kann ja eigentlich nur letztes Jahr gewesen sein, als ich in den USA geflogen bin. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da kam man natürlich dann, aber da hat Laura dann einfach recht, nicht so rüber. Und ich finde, dass das natürlich genau solche Filme sind, so die einfach auf dieser riesen Leinwand, ob jetzt 3D oder nicht, einfach geil rüberkommen. Und insofern wäre ich da auch dafür, den im Kino zu gucken, auf jeden Fall. Die Wirkweise von Filmen. Ich habe jetzt 12 Years a Slave nochmal gesehen, den wir im Kino gesehen hatten. Ja. Und als wir im Kino waren, Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil du voll auf Schmerzmitteln warst. Ein bisschen. Ich hatte mich die ganze Zeit gewundert, dass du keinen Alkohol trinkst. Der hat mich völlig, völlig aus den Socken gehoben, fertig gemacht, der Film. Wegen der großen Leinwand, die noch erdrückender ja. den Film macht. Ja. Ich fand den jetzt im Fernsehen wesentlich konsumierbarer. Natürlich auch, weil ich die Story kannte, aber das ist so ein Film, den ich gerne direkt, glaube ich, im Fernsehen gesehen hätte, oder auf dem Fernseher gesehen hätte, weil es, weiß ich nicht, es gibt Filme, die zu brutal wirken können durch die Leinwand. Und Godzilla, King Kong, herrje, gib mir die größte Leinwand, die du finden kannst, und den größten Eimer Popcorn, und dann bin ich genau richtig da irgendwie. Mein Problem nur ist, es geht weniger darum, ja, der wirkt ein bisschen im Kino am allerbesten, da stimme ich vollkommen zu. Es ist aber die Art von Film, wo ich wirklich keine Lust habe, 10 Euro für auszugeben im Kino. So einfach ist das. Okay. 300? Wie viel? Habe ich im Kino gesehen, habe ich immer mal gesehen. Ach so. Auf Blu-ray, allerdings auf einer etwas größeren, also auch auf einer Leinwand bei einem Kumpel, der einen Beamer hat und hat eine Leinwand, die genauso groß, genauso hoch und breit war wie seine Wand, und sah ganz nett aus. Ich fand ihn aber auch letztendlich eher so, ja, Frank Miller, Gan. Also es ist der schlechte Frank Miller, wie ich finde. Okay. Ja. Ich brauche Popcorn-Kino zwischendurch. Ja, ich brauche das auch. Ich bin auch ein Fan davon. Aber ich fand den kein Popcorn-Kino. Sorry. Okay, das war kein Kommentar. Ich habe mich gerade bewusst aus dem Bild gelehnt, liebe Zuhörer. War aber kein Kommentar zur Aussage. Muss nur das Bier wegstellen. Ja, wie gesagt, das war so das, was mich durch den Besuch von Tim so ein bisschen wieder auf das Thema Kino gebracht hat. Und wir sprechen ja nicht nur über Serien, sondern auch über Filme. Oder wir wollen über Filme sprechen. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre ja durchaus der richtige Rahmen, das mal zu erwähnen, dass ich ein paar Trailer gesehen habe von Filmen, die ich ja spannend finde, und ob die Filme das dann nachher halten, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, das ist klar, aber das hat mich erstmal wieder so ein bisschen heiß gemacht, mal wieder ins Kino zu gehen, und das sollen sie ja letztlich. Auf jeden Fall. Ich habe gestern einen Trailer gesehen für einen Film, von dem ich nicht glaube, dass er hier großartig im Kino laufen wird, und ich glaube auch in Großbritannien, seinem Ursprungsland, wird er, glaube ich, auch nicht großartig im Kino laufen, wenn vielleicht nur ein paar wenigen Kinos. Ist ein Film namens London Town. Spielt in Großbritannien der späten 70er Jahre, und es geht einen Jungen, der die Welt des Punks entdeckt mit Hilfe von The Clash und dann quasi ja sich diesem Phänomen dieser Kultur hingibt. Und ich selber bin ein großer The Clash-Fan, und die Band und auch vor allem Joe Strummer und auch der Einfluss und die Ideen von die Philosophien von Joe Strummer spielen aber auch eine relativ zentrale Rolle, und das sah sehr, sehr gut aus, und der Mensch, der Joe Strummer darstellen darf, wow, ich bin sehr begeistert, wie er es geschafft hat, diese Stimme von Joe Strummer hinzubekommen, auch in den Sprechsequenzen, und das ist ein Film, der mich gerade, wo ich denke so, wow, da muss ich irgendwie meine Hände dran kriegen, den muss ich unbedingt sehen. Wann soll der anlaufen? Ich habe keine Ahnung, müsste ich jetzt einmal, während wir reden, auf IMDb gucken. Der ist sogar von diesem Jahr, sehe ich gerade. Und es ist ist der Jonathan Rhys-Meyers spielt so Strummer, sehe ich gerade. Okay. Das funktioniert nicht. Meinst du? Wenn ich es höre, ich glaube dir, wenn du sagst, es funktioniert voll, hättest du mir jetzt ohne deinen Kommentar das gesagt, hätte ich gesagt, niemals Pest und Cholera. Ich muss gerade überlegen, wo ich den vorher gesehen habe. Ich kenne den Namen natürlich. Das ist der Hilfsschauspieler, wenn sie keinen coolen, abgefuckten Darsteller kriegen. Dann nehmen sie den. Da ist ein bisschen was dran, ja. Ich glaube, der einzige Film, in dem ich ihn gesehen habe, ist Velvet Goldmine. Wenn ich hier IMDb gerade so durchscrolle. Ich habe jetzt spontan auch gerade echt keinen Film parat. Und Erat Demonstrandum. Ja, genau. Ja. Ich habe tatsächlich auch gerade keinen Film parat, wo ich jetzt sage, so aus der Pistole geschossen. Wo spielt der denn mit? Also ich weiß, dass aber dieser eine Serie mitspielt hier, diese... Tudors hat er gespielt. Ja, genau, Tudors. Damit muss er seine Miete dann zahlen, ja. Aber und Dracula. Tatsächlich ist er so eine B-Besetzung irgendwie. Gar nicht unbedingt schlecht, aber So wie Laura sagt, irgendwie am Ende, wenn die Coolen alle nicht können oder nicht wollen, dann nehmen sie den. So, ist was dran. Der wird, glaube ich, eine Fernsehproduktion über Keith Richards Leben in 20 Jahren spielen. Aber ja, Keith Richards lebt doch dann noch. Wahrscheinlich, ja. Ja, also zumindest für mich als Punk-Fan und als Fan von The Clash und Joe Strummer, einen Trailer, ich hatte so, wow, sieht gut aus. Und wie gesagt, ich finde die Stimmlage hat er sehr gut getroffen. Und Optik ist so, naja, nicht so ganz. Aber das ist so bei Biopics eh immer so eine Sache. Mal gucken. Ich mag das britische Kino, ich mag britische Filme, ich mag britische Serien grundsätzlich. Mal gucken, ob man da irgendwie irgendwo seine Hände kriegen kann, um den irgendwo. Na, ich schätze mal, also ich glaube nicht, dass er in den großen Kinos natürlich laufen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass er in so kleinen Programmkinos durchaus kurz reinkommt. Also hier in Berlin könnte ich mir das ein oder andere Kino vorstellen, wo das der Fall ist. In Hamburg kenne ich mich dafür leider nicht gut genug aus, aber ich denke, das wird es da auch geben. Ja, das einzige Kino, was eigentlich Filme Originalzeit in Hamburg ist, das Savoy, wo ich sehr, sehr gerne hingehe. Das ist ein absolut tolles, schönes Kino. Und es gibt natürlich ein paar Programmkinos, wo ich denke, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der auch läuft. Sowas wie das 3001 in der Schanze zum Beispiel. Aber ich glaube, der wird am ehesten, wenn, mit Untertiteln laufen vielleicht. Ist okay. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Also ich finde Untertitel, mich lenken die ab. Ich gucke dann auf die Untertitel, ich gucke nicht auf den Film. Okay. Auch wenn ich verstehe, was gesagt wird, gucke ich trotzdem auf die Untertitel. Das ist so ein Augenmagnet. Und das ist dann immer so ein bisschen mein Problem. Es gibt so zwei Filme, wo ich für Untertitel sehr dankbar war. Das eine ist, als ich damals Trainspotting gesehen habe, das war eine Phase, wo ich mal behaupte, mein Englisch noch nicht so gut war, wie es heute ist. Die sprechen halt alle mit schönen, starken schottischen Akzent. Vielleicht auch ein bisschen stärker als notwendig ist, weil ich war schon mal in Edinburgh und zumindest also, die Leute, mit denen ich das zu tun hatte, die haben jetzt nicht so starken schottischen Akzent gehabt. Aber das ist halt ein anderes Thema. Und das andere war eine Anfangssequenz von, muss ich kurz überlegen, war das Snatch? Ist Snatch der Film, wo sie am Anfang als Rabbis verkleidet irgendwie in so eine Bank irgendwie reingehen? Da haben die auch mit ganz furchtbar schlimmem Akzent gesprochen. Da war ich auch sehr dankbar, dass da mal da Untertitel gegeben hat. Und natürlich wie diese Sequenzen mit Brad Pitt. Aber ich glaube, der soll auch eigentlich gar nicht verstanden werden, großartig. Genau. Ist überhaupt nicht drauf ausgelegt, die ganze Rolle von ihm. Das darf nicht sein. Wenn der London Town hieß der? Tim? Tim ist weg. Tim ist weg. Tim ist weg, aber wieder ein schönes Standbild. So, mit kleinen technischen Problemen, mit denen wir zu tun hatten, sind wir aber jetzt wieder on air. Das Skype von Tim hatte sich verabschiedet. So sieht es aus. Und mit dem Skype habe ich mich auch verabschiedet, sozusagen. Und freiwillig. Was ich mal schade ist. Genau. Wir machen weiter mit mir. Ich habe die letzten zwei Filme, die ich noch gucken konnte, mit Fassbender jetzt auch noch geguckt. Während die Aufnahme gerade kurz nicht lief, habe ich den sensationellen Scherz gemacht, dass ich ihm beim Pinkeln zugeguckt habe in zwei Filmen und mir das wirklich zweimal zu viel war. Ich habe Shame gesehen jetzt, abermals, Tim hat ihn noch nicht gesehen. Jürgen, hast du den mal gesehen? Nein, bin gerade völlig raus, weil ich weiß überhaupt gar nicht, wovon ihr redet. Also okay, Steve McQueen-Film, dann da wieder mit Fassbender in der Hauptrolle. Es geht um einen Nymphoman in New York, der, was der Film sehr gut hinkriegt, in der ersten halben Stunde so dahin plätschert mit viel Schlong und Ding-Dong. Aber der Zuschauer weiß nicht so recht, was genau soll ich jetzt damit machen? Wäre es ein anderes Gewerbe für Fassbender gewesen? Wäre es ein anderes Gewerbe für den Regisseur gewesen vielleicht? Aber dann merkt man plötzlich, okay, es ist wirklich ein Suchtverhalten, es ist wirklich schädlich für die Person, um die es geht. Es bekommt was ganz abgeschmacktes, ekliges, es ist nicht sexy, es ist nicht erotisch, es ist gar nicht. Und man bewegt sich in diesem gesamten Film und denkt sich nur, warum gucke ich das eigentlich? Und es mag jetzt viele Menschen geben, die sagen, dass das ganz größtes filmisches Highlight ist, irgendwie, dass solche Emotionen gut dargestellt werden können. Für mich ist es einfach nur ein zerstörter Charakter, den man auch auf 100 Arten hätte zeigen können. Und dafür braucht es nicht Schlong und Ding Dong. Also habt ihr mal so Filmerfahrungen gehabt, wo ihr gesagt habt, ja, wahrscheinlich ist es jetzt sehr wertvoll, aber für mich geht's gar nicht? Ich habe zumindest jetzt spontan kein Beispiel dafür. Ich glaube aber, ich weiß, was du meinst. Also ich weiß auch, was du meinst. Ich müsste jetzt auch wahrscheinlich etwas länger darüber nachdenken und könnte eventuell in der nächsten Folge eine Antwort geben, wenn okay. Ich das eigentlich vergessen habe, dass du dir diese Frage gestellt hast. Also es gibt definitiv Filme, darüber haben wir auch schon gesprochen, wo ich denke, so, die sind sehr, sehr intensiv. Die sind vielleicht auch gut gemacht. Ich verstehe, was mir damit gesagt werden soll. Und ich verstehe auch das Gefühl, beim Angucken fühlt man sich selber ein bisschen schmutzig und möchte sich ganz gerne erstmal eine halbe Stunde in die Dusche stellen und waschen. Man möchte nie wieder Sex haben in seinem Leben, ja? Ja, zumindest möchte man diesen Film nicht nochmal sehen, weil man weiß, so dieses eine Mal, das reicht vollkommen aus. Ja. Und das ist halt der Unterschied, wenn wir bei Steve McQueen sind und bei 12 Years a Slave. Es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ein Film nur fordernd ist und einem wahnsinnig viel mitgibt und Momente so greifbar macht, dass man sie spürt irgendwie, weil vom Sound bis hin zur Mimik, bis hin zur Thematik einfach alles passt. Alles gut. Nur es gibt dann eben so Filme, wo man sich denkt, warum dieses Thema? Warum dieses Thema? Warum auf diese Art? Und ja, handwerklich alles wunderbar gemacht, aber der war mir einfach... Der ging mir zu weit. Ja. Ich habe danach mal die Rezeption irgendwie so kurz ergoogelt, weil ich so gar nichts damit anfangen konnte. Bis auf, wie du sagst, man fühlt sich ein bisschen schmutzig, man hat sich angeguckt. Und nicht gut schmutzig wie Magic Mike. es gibt gut schmutzig. Aber die, weiß ich nicht, ich habe nur so einen lapidaren... George Clooney hat Fassbender einen Preis dafür überreicht, ich weiß nicht, was es war, ein BAFTA oder sonst irgendwas, der sich in aller Form dafür bedankt hat, dass wir jetzt einmal full-fronted naked hatten, damit es der Rest von Hollywood nicht mehr machen muss. Und das war irgendwie alles, was von Shame übrig geblieben war. Ich glaube auch die Hauptdarstellerin, die weibliche Hauptdarstellerin, die wirklich das Ganze wesentlich besser gemacht hat als Fassbender, die hat man danach, glaube ich, nie wieder in einem Film gesehen. Völlig unbedeutend. Genau, ich wollte doch gerade fragen, ist es nicht Carrie Mulligan? Die, ja. Genau, die spielt mit in Drive. Die spielt die Nachbarin von Ryan Gosling sozusagen. Ah, ja, okay, dann weiß ich. Ich gucke keine Ryan Gosling-Filme, tut mir leid. Und du kennst, ich weiß, dass Laura Carrie Mulligan kennt, denn sie spielt bei Doctor Who mit, und zwar spielt sie meines Erachtens in Blink die Hauptrolle sozusagen. Ich kannte sie woher? Kenne ich sie daher? Ja, ich glaube, wenn ich mich erinnere, ist sie in Blink quasi das blonde Mädchen, das man da verfolgt, irgendwie, das dieses Video vom Doktor sieht. Ja! Oh mein Gott, richtig! Ja. Okay, gut. Ihr nennt mich nicht umsonst Professor. Sehr gut, sehr gut. Ja, das war meins und ich bin jetzt endgültig fertig mit dem Typen. Ich brauche dringend eine neue Filmografie. Ich hangel mich immer gerne weiter von einem zum nächsten. Wie letzte Woche bereits angedeutet, könnte McAvoy jetzt ein Typ sein, bei dem ich mal hinterher gucke. Hauptsächlich aber wegen der Lincoln-Verschwörung, die ich bisher nicht gesehen habe, die ich eh mal gucken wollte. Und mal sehen. Ja, also James McAvoy mag ich auch echt gerne. Den sehe ich total gerne. Ich glaube, der erste Film, den ich bewusst mit ihm und auch wegen ihm gesehen habe, war The Last King of Scotland. Der auch mit Forrest Whitaker, nicht Whitaker, sondern Whitaker, als, wie heißt er, Adi Amin. Ja. Also eine Performance zum Albträume bekommen. Also Forrest Whitaker ganz, ganz, ganz großartig. Und auch James McAvoy hat sich sehr, sehr entwickelt, so finde ich. Es ist auch sehr faszinierend zu sehen, was der so an verschiedenen Rollen sich raussucht, die er macht. Nicht immer nur den Sunny Boy, den er richtig gut darstellen kann. Nein, manchmal auch richtig mieses Arschloch. Also wer halt wie Filth oder halt Drecksau, wie auch Deutsch hat, heißt, gesehen hat, der ist kein angenehmer Zeitgenosse in diesem Film. Im neuesten Shyamalan spielt er ja auch eine Hauptrolle. Und Jess McAvoy, auch jemand, den ich sehr, sehr gerne sehe. Und auch gerade wegen seines Akzentes. Ich mag dieses leicht Schottische in seiner Stimme so, das ist einfach herrlich zuzuhören. Es ist Wahnsinn, wie der das drosseln kann für Stimme. Weil der eigentlich die ganze Zeit in einem Schottisch redet, dass er das fast Gosse ist. Es ist halt noch faszinierend, wie ich finde, zu sehen, beziehungsweise zu hören. Es gibt ja so viele britische, speziell englische Darsteller, die in amerikanischen Serien mitspielen, wo sie Amerikaner spielen mit amerikanischem Akzent. Und da sieht man die auf einmal wie bei Graham Norton auf der Couch und sie sprechen wie ihren Original, keine Ahnung, wie London British English oder was auch immer, sei es nun Idris Elba oder sei es Damon Lewis, halt so, und man kennt sie halt. Bitte? Andrew Lincoln, immer wieder, unser Rick Grimes. Ja. Also immer wieder aufs Neue, wie faszinierend, das zu hören. Und man denkt so, Moment mal, der ist Brite? Ich kannte halt Idris Elba vorher, oder Idris Elba, wie es die, glaube ich, auch selber nennt, vorher aus The Wire. Spielt halt in Baltimore und er hat einfach fiesen Slang die ganze Zeit. Und auf einmal spielt er wie Luther. Und man denkt so, der klingt völlig anders, dieser Mensch. Das ist eine ganz andere Persönlichkeit auf einmal. Scheiß Synchro. Ja. Ja, das geht halt leider bei der Synchro, sowas geht es halt dann verloren. Ja, klar. Um auf McAvoy kurz nochmal zurückzukommen, ohne jetzt eine ganze Podcast-Sendung vorwegzunehmen, weil es das mindestens wert ist. Wir können auch drei Sendungen darüber machen. X-Men. Ja. Lustig, dass du es erwähnt haben wir Jürgen nicht letzte Woche auf der Couch gesehen. Apocalypse, der neuen? Ja. Freunde, ihr habt genauso schreiend da gesessen wie ich, oder? Bin nicht sicher, was du meinst, ehrlich gesagt. Der passt nicht. Es passt inhaltlich nicht. Es war inhaltlich sehr, sehr schwierig, ja. Also nicht nur in dem Film, sondern in Bezug auf den zweiten X-Men-Film geht es überhaupt nicht. Der Nightcrawler ist unbekannt. Im zweiten X-Men-Film in der Jetztzeit, wenn die 82 mit dem rumgeturnt sind? Also, okay, da, ich dachte, du beziehst das jetzt auf McAvoy und. Nee, das war nur X-Men, ich brauchte. Alles klar, okay, dann bin ich bei dir. Da sind ein paar, wie soll ich sagen, Story-Stolperer drin, wo ich dachte, so, haben die sich nicht nochmal die Filme vorher angeguckt, weil da sind tatsächlich also Nightcrawler zum Beispiel, und da passen auch ein paar andere Sachen nicht, auch mit hier, ach Mensch, mein Namensgedächtnis ist wirklich eine Katastrophe. Wer? Welche Superkraft meinst du? Wie bitte? Welche Superkraft meinst du? Ja, ich meine, gespielt von Famke Janssen in den älteren Achso, Film. Jean Grey, richtig. Und da sind auch ein paar Sachen, weil... Jetzt von Sansa Stark gespielt. Bitte? Jetzt von Sansa Stark gespielt. Genau. Game of Thrones. Wo in dem einen Film ja auch beide, Professor X und Magneto hingehen und sie besuchen als Kind in so einer Art, das ist so eine Art Vorspann. Und da sitzen sie also bei ihren Eltern im Elternhaus. Und das passt halt auch überhaupt nicht zusammen dann, weil sie ja plötzlich auf einmal viel jünger sind. Naja, es geht ja schon damit los, dass der erste Film irgendwie in den 60ern spielt, der jetzige spielte wann? In den 80ern. Und irgendwie in diesen, sagen wir, das sind Anfang 80er, das andere sind die späten 60er, aber in diesen 15 Jahren sind die nicht sichtbar gealtert. Man könnte jetzt natürlich sagen, irgendwie, okay, hat ja was zu tun, dass sie ja auch alle Mutanten sind, vielleicht altern sie einfach langsamer oder so, aber natürlich, all das stimmt irgendwie vorne und hinten nicht so richtig. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema irgendwie für eine eigene Folge, sich genau, mit dem Zelt auseinanderzusetzen. Das vertiefen wir jetzt nicht. Ja, aber ich hatte, nur um das kurz abzuschließen, ich war selten, also ich war wirklich enttäuscht. Ich war wirklich persönlich getroffen davon, dass sie das nicht hingekriegt haben. Weil so viele Themen haben sie nicht an diese anknüpfen müssen. Und dann können sie es wenigstens schaffen, innerhalb dieses Films, innerhalb der Erzähllogik zu bleiben. Das war jetzt der dritte neue Film von X-Men? Der Da haben wir auch über geredet, ob das der dritte oder der vierte war. Wir waren uns auch nicht mehr so richtig einig. Ich glaube, es war der dritte. Nee, aber bei Wolverine hat mir das Thema, glaube ich. Nee, es war der dritte. Es war der dritte, meine halt, ich, ja. Wir hatten halt First Class in den 60ern. Dann hat man First Class, Days of Future Past. Genau, und jetzt Apocalypse. Ja. Und ich meine aber auch jetzt gelesen zu haben, dass das auch der letzte gewesen sein soll aus dieser Reihe, zumindest mit dieser X-Men-Zusammensetzung. Und wenn, dann kommt da irgendwie ein neues Team oder so. Aber das ist wohl, ich glaube, da ist man sich selber noch nicht ganz so sicher, ob man das noch weiter vertiefen möchte. Im März kommt ja erstmal Logan, ne? Genau. Ja. Habt ihr das Bild gesehen mit diesem super alten Patrick Stewart? Nee. Es gab jetzt irgendwie zwei Teaserbilder. Das eine war eins, wo Hugh Jackman selber auch für Instagram hatte. Das war halt irgendwie quasi die Wolverine-Arm mit seinen ausgefahrenen Clown. Ja, genau. Und einfach nur die Schriftzug irgendwie Logan. Und es gab jetzt noch ein Bild in so einem Schwarz-Weiß gehalten mit einem sehr starken grobkörnigen Kontrast. So eine Nahaufnahme von dem Gesicht einfach von Patrick Stewart, also von Professor Xavier. Und alter Falter, sah er da alt aus. Also jetzt, du meinst also alt gemacht oder weil er schon alt ist? Ich wollte gerade sagen, jetzt sei mal aus beiden was Patrick Stewart gegenüber. Okay. Nee, aber ich glaube, der sieht ja schon älter aus, als er tatsächlich ist. Also, weil wenn man ihn sonst so sieht, natürlich ist er auch nicht mehr der Jüngste, aber er sieht immer noch, wie ich finde, für sein Alter verdammt gut aus. Das war schon so, ich denke mal, das war schon auch bewusst irgendwie auf alt gemacht. Ich denke, es hat schon auch einen Zusammenhang mit dem Film, mit Logan. Was natürlich auch der interessanteste Punkt irgendwie an Wolverine neben der Unzerstörbarkeit ist, das ist auch das in den Wolverine-Filmen bisher für meine Begriffe zu Disney-mäßig umgesetzt, diese Unsterblichkeit von ihm, weil es einfach so Klamauk fast war, wie er durch die Kriege gegangen ist und immer wieder die gleichen Posten genommen werden in so amerikanischen Filmen irgendwie. Hat mich nicht gekriegt, aber es ist interessant zu sehen, wie sie das in die Zukunft bringen wollen. Ja, darf man gespannt sein. Also ist es auch, liest du auch Comics, Lara? Basiert jetzt der Film auch auf diesem Old Man Logan Story Arc? Also, weil. Ob das da irgendwie noch comic-basiert ist. Ja, weil das weiß ich halt mich auch nicht. Ja. Oh ja, lassen wir uns überraschen. Ernsthaft, ich werde ihn sowieso gucken. Ich werde ihn wahrscheinlich auch dreimal gucken, egal ob ich ihn hasse oder nicht. Aber. Ja. Ja. Ja, Hugh Jackman hat ja mit Logan Wolverine irgendwie, es gibt keinen anderen, der eine Rolle so oft gespielt hat wie Hugh Jackman mit Wolverine. Ja, bitte? Das hat Tim schon erzählt, als er hier war letzte Woche. Dann sind wir auf wie viele 9 Filme gekommen, glaube ich? Irgendwie so, ja. Ja. Verrückt, verrückt. Aber ganz im Ernst, die müssen auch mit Hugh Jackman langsam aufpassen, ne? Ja. Weil. Ich meine, auch der sieht wahnsinnig gut aus für sein Alter. Er geht ja auch zum Beispiel bei Graham Norton recht offen damit um, dass es alles nur plastische Chirurgie bei ihm sei. Aber er es variiert halt schon stark. Ne? Wann war der erste X-Men-Film? 2001, 2? Nee. Ich glaube, das ist länger her. Nee, glaube ich nicht. Also meinst du in den 90ern noch? Das glaube ich auch nicht. Der erste X-Men ist, würde ich schätzen, 2001 rausgekommen. Ich war 16, ist ein guter Maßstab. So, der erste X-Men-Film ist aus 2000. Ha! Ja, okay. Ja. Ich hab ein ganz gutes Zeitmaß dafür, weil. Ich habe ihn noch mit einer Person gesehen, zu der ich einmal den Kontakt abgebrochen habe. Und das war halt irgendwann Ende 2000. Deswegen war mir schon klar, dass es also allerspätestens immer im Jahr 2000 gewesen sein muss. Okay. Und ich weiß, dass ich Teenie war. Und deswegen passt das ja völlig gut zusammen. 2000, okay. Da steht sogar, schwarz auf weiß. 2000 war Hugh Jackman ein anderer Typ, als er jetzt ist. Und da kommt keiner raus aus der Nummer, weil der 16 Jahre jünger, ne? Als wir alle 16 Jahre jünger waren, sahen wir auch alle noch anders aus. Oh ja. Es sind übrigens 8 Filme mit Wolverine / Hugh Jackman. Okay. Bei Deadpool spielt er keine Rolle, oder? Nein. Er wird als, ich glaube, als Cover zerrissen, zerstochen. Er wird benannt, er wird gezeigt und Deadpool zerstört ihn. Aber er spielt nicht mit, sozusagen, ne? Nee. Genau, nee. Das meine ich. Dann sind es 8 Filme. Laut Wikipedia zumindest. Die eigentliche Jean spielt, ist ja die Geliebte von Deadpool. Ah, okay. Und so kann ich mir halt auch vorstellen, dass wenn die das X-Men-Universum versuchen, neu aufzubauen, weil der klare Link bei Deadpool eben schon gegeben wurde, dass die es da verbinden. Das könnte sein, ja. Und also hier steht bei Wikipedia auch schon Deadpool 2, aber noch ohne Erscheinungstermin. Ja. Die Ryans. Ich gucke ja eigentlich keinen Film mit Ryan Reynolds und ich gucke eigentlich keinen Film mit Ryan Gosling. Das sind Dinge, die ich nicht tue. Ich habe mit The Big Short zum Glück eine Ausnahme gemacht. Habt ihr den gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Finanzkrise. Steve Carell spielt noch mit. Nee? Habe ich nicht gesehen, nein. Okay. Auch nichts spontan. Guck den ruhig mal. Ich habe das Thema Finanzkrise in den USA selten so gut umgesetzt gesehen, wie die Typen, die in The Big Short auf den Crash bieten und aus dem Crash Geld ziehen. Und es ist eine wahre Geschichte. Und das ist absurd. Wenn man sieht, weiß, dass es eine wahre Geschichte ist. Und ich glaube, das ist der einzige Film, wo ich Ryan Gosling jemals ernst nehmen konnte. Habe aber auch nicht viele gesehen mit ihm. Und weil er so einen total aalglatten, abgewichsten Typen spielt, der für die Deutsche Bank, glaube ich sogar, in Manhattan gegen alles wettet, also großartig. The Big Short, ja. Okay. Kommt auf die Liste, auf die berühmt-berüchtigte. Ja. Ja, also um nochmal auf das Thema zurückzukommen, also hast du schon Ideen, welche nächste Filmografie du da in Angriff nehmen möchtest? Abermals McAvoy. Ja. Und danach, keine Ahnung, mir fehlt gerade eine coole Frau. Jennifer Lawrence? Nein, die ist nicht cool. Die ist nicht cool? Ja, nein, du bist kein Mann. Als Mann findet man sie cool. Oh, ja, okay, gut. Wenn man es sagt, wer bin ich, sowas zu sagen? Amy Adams? Hasse ich cool. Voll? So richtig cool ist sie aber auch nicht. Nee, das ist das Problem. Es gibt wenig starke, bis auf die 2, 3, die alle lieben, gibt es wenig starke weibliche Darstellerin, die Filme durch sich selbst tragen können. Mhm. Ja. Also ich bin jetzt wahnsinnig positiv überrascht gewesen, positiv, von Keira Knightley, die ich sonst auch nie auf dem Schirm hatte als große Charakterdarstellerin, aber mit in der Filmografie war Dangerous Method und sie spielt eine Patientin von Carl Gustav Jung. Und kriegt diesen Wahnsinn, dieses völlige Aussetzen in ihrer Psychose, kriegt sie wahnsinnig gut hin. Also ich habe mitgelitten in dem Moment. Und gleichzeitig diese Transformation, weil sie später dann eben auch eine der führenden Psychoanalytikerinnen in der Sowjetunion wird, diese Transformation vom völlig verlassenen Mädchen, das abgeschoben wird, mehr oder weniger in die Schweiz, in die Anstalt, wo Carl Gustav Jung eben zu der Zeit Psychiater ist, zur Studentin, zur Geliebten, die auch ihre eigene Sexualität entdeckt in der Zeit, bis hin zu später so gestandene Frau innerhalb eines Films, der wirklich gar nicht mal so schockierend gut war. Aber positiv lachte ich jetzt nur, weil ihr schrecklich der Po versohlt wird. Ja. Hatten wir ja schon auf Twitter das Thema. Ja, das Thema war da. Ja. Und auch das nimmt man ihr so völlig ab. Und es, also da muss ich wirklich sagen, Keira Knightley, die vorher mehr so das kieksende, nette Mädchen war, eine wahnsinnig gestandene, tolle Frau in dem Film. Vielleicht das einzig Sehenswerte an dem Film. Ja, sie hat ja mal zu dem versucht, ein bisschen was anderes zu machen. Es gibt diesen einen Film, Domino heißt der, wo sie irgendwie auch so habe ich so eine Kopfgeldjägerin, so eine amerikanische, spielt. Das, und ich glaube auch auf einer echten Person basierend, habe ich aber nicht gesehen, aber einfach ist auch so ein Film, man denkt so, ja, sie versucht ein bisschen Badass zu sein, aber man nimmt ihr das in der Form irgendwie nicht so richtig ab. Ja, es gibt so Elemente in Pirates of the Caribbean, wo sie kurz auch, wie ich finde, auch ein bisschen Badass ist und das auch gut ist, aber trotzdem die Filme nicht rettet, also zumindest nicht in den späteren Teilen. Wenn mir gerade noch einfällt, ist, wo wir auch noch mit dem Thema Trailer sind und Schauspielerinnen, ist Natalie Portman, demnächst kommt Jackie. Sie spielt das Department, spielt Jackie Kennedy. Mhm. Okay. Und sah ganz interessant aus, so auf den ersten Blick, aber war mehr so ein Teaser-Trailer. Okay. Natalie Portman hat uns mal im Theater besucht, als wir noch im Theater gearbeitet haben. Und alle dachten, boah, die Hollywood-Diva kommt, yeah, alles toll. Einzelner Weg durchs Hinterhaus in den Saal geführt worden, alles klasse. Ich weiß nicht, welchen Film die danach gedreht hat, aber sie hatte halt alle Haare abrasiert und machte überhaupt nicht den Hollywood-Anschein in dem Moment, weil alle irgendwie auf die lange Glitzerrobe gewartet haben. Das hatte sie überhaupt nicht. Natalie Portman, ja, aber so viel dazu. Keira Knightley, ein Film, den ich mit ihr noch empfehlen kann, Freund für das Ende der Welt. Habt ihr den gesehen? Das sagt mir jetzt gar nichts. Nee, das ist ein, wie der Angel-Titel ist, vielleicht dann. Oh, nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas mit Friend for the End of the World. Ich habe keine Ahnung, ob der keine Ahnung. Für Wort übersetzt ist, aber ich habe, der war in meiner Steve Carell-Filmografie und das ist einer der traurigsten Filme, die ich je gesehen habe, weil es tatsächlich um das Ende der Welt geht. Ist ein bisschen Melancholia, weil die Leute einfach wissen, es ist vorbei jetzt. Und diese letzten Tage und Wochen bestreitet man mit verschiedenen Charakteren. Und der Hauptdarsteller Steve Carell ist eben dann auf dem Weg ins Nichts ohne Halt, der nicht weiß, was er jetzt damit anfangen soll. Und auch nicht nachvollziehen kann, wie viele dann die letzten Tage feiern bis zum Umfallen und alles tun, was sie jemals tun wollten, ist er eben nicht. Und er endet mit Keira Knightley, die in einer ähnlichen, verlassenen Situation gerade ist. Und ich heule selten bei Filmen, aber bei dem Film, mein Gott, ich habe geheult wie ein Schloss. Aber es ist auch ein wahnsinnig gut gemachter Film. Und ich freue mich fast, dass der nie irgendeinen kommerziellen Erfolg hatte, dass der ein stilles Wissen ist von Menschen, die ihn gesehen haben, von den drei Leuten, die den gesehen haben. Mich irritiert eigentlich nur, dass Steve Carell damit spielt, den ich immer so als Blödeltypen verbinde, aber... Weil du Foxcatcher nicht gesehen hast. Keine Ahnung, ich habe gar keinen richtigen Titel im Sinn von dem, wo ich sage, ja, das, aber ich verbinde mit dem immer Blödelrollen irgendwie. Anchorman, ja. Yeah. I love Lamb. Aber gut, das spricht ja dann für ihn, dass er dann auch offensichtlich sowas kann. Das ist verdammt das gut, ist, aber der macht halt wahnsinnig viel Kohle mit dem Blödelzeug. Ja, wahrscheinlich, genau. Das ist halt ähnlich wie zum Beispiel Robin Williams, den ich irgendwie auch immer besser fand, wenn er ernsthafte Rollen gespielt hat. Seine Komödien fand ich fast alle irgendwie furchtbar. Oder auch wie heißt er noch gleich? Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Der Mann mit dem Gummigesicht, The Mask und Co. Jim Carrey. Jim Carrey. Wenn der ernsthafte Rollen gespielt hat, super. Also sowas wie wer ist auf Deutsch, vergiss mal nicht, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Halt auch eher ein Dramafilm, das auch ein bisschen Humor hat, aber einfach eher ein ernsthafterer Film, so. Und das kann er halt richtig gut. Und das ist halt manchmal, man muss halt manchmal irgendwie Leute einfach die Chance geben, aus dem Typecasting herauszubrechen. Da stecken aber dann auch wirklich echt gute Leute hinter. Man ist es ja auch nicht umsonst so, das ist jetzt ein bisschen makaber, aber viele von den ganz großen Comedians haben Depressionen halt so. Ja. Und gibt ihnen mal die Chance, ernsthaft zu sein so und nicht immer der Büdelbade zu sein. Und dann klappt das auch. Habt ihr zufälligerweise Comedians in Cars Getting Coffee? Das ist ja die irgendwie Real-Interview-Show mit Jerry Seinfeld, die Web-Series. Habt ihr die mit Jim Carrey gesehen? Ich habe nur noch zwei, drei Folgen davon mal gesehen. Ich könnte es auch nicht mehr sagen, welche das waren. Das irgendwann Weil ich fand die ganz erschreckend mit Jim Carrey. Das, also dafür ist die Seinfeld, wegen Seinfeld ist diese Serie sowieso toll. Yeah. Aber Jim Carrey fand ich ganz, ganz erschreckend, dass der getrieben zu sein scheint von diesem ständig, eben wie du direkt sagtest, der Mann mit dem Gummigesicht, dass der irgendwie aus dieser Nummer nicht rauskommt. Der steckt da irgendwie fest. Und wenn man Louis C.K. zum Beispiel sieht in der Serie, dann hast du den Typen, der sein eigenes Boot hat, der lustige Geschichten erzählt und dann ein Bierchen trinkt mit Seinfeld, ohne das, was er auf der Bühne ist. Bei Carrie ist diese Trennung irgendwie nicht da. Und das kann man in zwei Richtungen deuten. Entweder ist er total authentisch auf der Bühne, was die positive Deutung dessen wäre, oder er ist einfach inzwischen sein alter Ego geworden. Weiß ich nicht. Ja, siehe auch Otto, ne? Also, um mal nach Deutschland zu gehen. Nein, ja. Großer Sprung. Ja, nee, aber ist halt auch jemand, wo du meinst, so, der ist auch, also, dem auch mal auch, wo du auch nicht weißt, irgendwie ist der, wenn er auf der Couch sitzt, irgendwo ein Interview will, irgendwie albert da rum, weil man das von ihm erwartet, oder ist er tatsächlich so halt, ne? Also, ich glaube, das ist auch ein Mensch, der durchaus, wenn man ihm mal die Chance geben würde, etwas ernsthaft zu erzählen, wahrscheinlich spannende Dinge erzählen kann, aber irgendwie passiert es leider nicht. Otto. Ja. Ja, das war jetzt tatsächlich ein harter Sprung. Jetzt weiß ich nämlich gar nicht, wie wir da wieder wegkommen. Komm zurück, Jürgen. Komm. Otto, der Film ist aus den 80er Jahren. In den 80er Jahren spielt auch Stranger Things. Ja, genau. Also, der Tim, er hat das wieder gerettet hier heute. Yes. Genau, also kommen wir zum Hauptthema. Ich hatte vorhin schon so einen schönen Ansatzpunkt. Da waren wir so bei so strangen Sachen. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt genau der Richtige. Aber dann nahm es doch einen anderen Verlauf. Egal. Ja, wir wollen uns heute über Stranger Things unterhalten. Eine Serie, die wir, das kann ich glaube ich ja sagen, alle sehr, sehr gut finden. Es wird also kein, wie soll ich sagen, kein kontroverses Thema werden, wobei in bestimmten Sachen vielleicht schon, aber grundsätzlich sind alle der Serie ja sehr aufgeschlossen gegenüber. Ja. Bei mir ist es schon ein bisschen her, dass ich sie gesehen habe. Und ich habe vorhin noch mal so ein bisschen in Wikipedia und so gelesen und habe eigentlich sofort beim Lesen wieder Lust bekommen, die Serie noch mal zu gucken, weil sie mich eben genau in diese 80er-Jahre-Szene zurückversetzt und mich an Sachen erinnert. Irgendeiner hat geteamt. Ja. genau an so also Filme erinnert, die mich eben als Kind sehr geprägt haben. Ich sage jetzt nur Goonies zum Beispiel, dieses Feeling sozusagen versucht zu transportieren. Und das finde ich halt sehr toll, dass sie das mit dieser Serie zumindest für meinen Geschmack wirklich sehr, sehr gut geschafft haben. Gehe ich mit. Um es direkt abzuhandeln, bester Soundtrack jemals auf der ganzen Welt von irgendeiner Serie. Nicht jedem Film, aber von einer Serie. Und wie ich vorhin gehört habe, jetzt auch tatsächlich extra nochmal von denen rausgebracht. Ah, okay. Weil die Welt geschrien hat, gebt uns eine Playlist. Und sie haben geantwortet. Wer will zuerst über die niedlichen kleinen Jungs reden? du bist gerade so dabei. Also mach doch einfach direkt weiter. Ich finde die Jungs niedlich, Punkt. nein, davon lebt es. Die tragen die ersten Folgen, finde ich. Bevor es mit der Haupthandlung... Ach so, können wir uns kurz darauf einigen, wie wir spoilern? Vielleicht sollte man versuchen, es möglichst vielleicht spoilerfrei zu beschreiben. Und wenn es doch Spoiler rausrutschen, dann sorry. Okay, wir geben unser Bestes, aber ernsthaft, wir haben heute den 9.10.2016. Wer es bis jetzt nicht gesehen hat, ist selber schuld. Das ist super. Oder macht jetzt auf Pause, guckt sich die Serie an. Das sind, glaube ich, 8 Folgen. Sprich, das sind ungefähr 8 Stunden. Dann seid ihr total prepared, uns an dieser Stelle jetzt weiterzuhören. Ganz genau. Also ich rede mal offen, frei weg von den ersten paar Folgen. Ich glaube, damit kann man leben, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Es geht darum, dass der kleine Will entführt wird, der verschwindet und seine drei besten Freunde versuchen, ihn jetzt zu finden. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder? Genau. Ja. Ja, und die sind einfach wahnsinnig niedlich, die kleinen Jungs. Die sind genau, sehr knuffig. Sie sind halt richtige Nerds irgendwie für sich, sind so ein bisschen Außenseiter, ja, in ihrer Generation auch, also werden auf der Schule so ein bisschen auch, ja, gemobbt, möchte ich fast sagen, und haben aber so eine liebenswerte Art und das ist das, was mich ja dann auch an diese Goonies-Geschichte erinnert oder wer den Film kennt, Super 8, der ja noch nicht so richtig alt ist, aber auch in diesem Rahmen spielt und das macht diese Charaktere halt so, so liebenswert, finde ich. Und das bringen die halt auch, weil die ja noch echt jung sind, auch wirklich richtig gut rüber, finde ich. Ja, ja. Man muss dazu sagen, die Serie fängt quasi damit an, dass die Jungs D&D spielen. Ich bin selber Rollenspieler, mein Geek-Herz hat gehüpft vor Freude bei dieser Situation, weil es halt schon, ich habe zwar zugegebenermaßen nicht so früh angefangen mit Rollenspielen, wie die Jungs da spielen, so, aber ist das schon eine Stimmung am Tisch, die einfach ich kenne von anderen Rollenspiel-Sessions kenne und Leute, die ich kenne, mit denen ich unterhalten habe, die auch Rollenspiele spielen, weil die zum Beispiel aus einer Rollenspielgruppe kommen und die auch Stranger Things gesehen haben, meinen auch so, ja, es war. Ich habe quasi von Anfang an die Serie sofort geliebt, weil sie halt mit D&D anfängt, mit Rollenspiel anfängt und es eine Stimmung am Tisch war, wie man es halt auch jeder auch kennt. Diese Diskussion, was würfel ich? Nein, die Chance ist doch wie nur so und so, ich muss das und das würfeln und ah. Und ja, sehr, sehr schön umgesetzt, sehr, sehr toll. Für alle Leute, die nicht so Nerd-Geeks sind wie unser lieber Tim, das ist Dungeons and Dragons. Ja. Oder wie die Sims es nennen, Kerker und Drachen. Richtig. und es ist kein Rapper. D&D wäre nämlich ein voll geiler Rapper-Name. Aber ja. Okay, das ist noch ja, nichts. Oder ein nee, ich lasse es. Nein, ich packe es nicht. Also the D ist, kann man ja auch für einen Teil der männlichen Anatomie, aber lassen wir es. Oh Gott. Wir sagen nur Dirk Diggler. Da musst du aber tief buddeln, ne? wie dem auch sei, Stranger Things, knuddelige Preteens. Genau, kommen wir mal wieder auf die Kinder zurück. In den frühen 80er Jahren und deren besten Kumpel verschwindet ganz plötzlich. Und ja. Sie merken aber auch irgendwie, dass da dass er einfach nicht abgehauen ist, sondern dass wirklich was passiert sein muss. Seine Mutter gespielt wunderbar von Winona Ryder, die zwar eigentlich ja. 90% des Films nur am Weinen ist. Es gibt ein schönes Interview, war das bei Jimmy Fallon, wo er auf der Couch saß und wo er sich, glaube ich, auch direkt darauf anspricht, nach dem Motto, du bist ja ganz am Weinen im Film. So, ja, aber ich habe total viel Spaß gehabt an dieser Rolle. Und bisschen komisch, aber okay. Ja, halt ein bisschen auch ein bisschen überdreht einfach in dieser Form, aber ich finde, das bringt sie aber richtig gut rüber, ne? Sie hat richtig dieses Hysterische fast so ein bisschen irgendwie. Ja. Und wie Tim sagt, die ist halt nur in jeder Sequenz irgendwie bricht sie in Tränen aus irgendwie und ist kurz vorm Nervenzusammenbruch, was ja dann auch unter dem Aspekt, dass ihr Sohn verschwunden ist, irgendwie nachvollziehbar ist. Aber ja. Es ist manchmal so, dass man sagt, so jetzt ist aber auch mal gut so. Das möchte man ihr so gerne sagen irgendwie. Das nimmt dann von Folge zu Folge irgendwie zu. Und spricht aber dafür, finde ich, dass sie das wirklich sehr gut rüberbringt, diese Zerstörtheit irgendwie. Ja. Ich muss erwähnen, sie spielt auch eine alleinerziehende Mutter. Ja. Der Vater lebt, ich nehme an, das ist die Nachbarstadt oder so, also weit weg wohnt er zumindest nicht, ist gut mit dem Auto zu erreichen in nicht allzu langer Zeit. Hat noch einen älteren Sohn, einen älteren Bruder von Will, der mit im Haus lebt, der halt ähnlich wie Will auch eher ja, ein bisschen zurückgezogen, in sich gekehrt ist, introvertiert ist, auch gerne Opfer von Bullies ist. Aber hat schon eigentlich den Eindruck, dass es innerhalb dieser Dreierfamilie eigentlich funktioniert. So, die Umstände entsprechend. Ja, vor allem so ein starker Zusammenhalt irgendwie. So dieses, Mutter macht Frühstück, sagt, wo ist dein Bruder? Der sagt, der müsste jetzt da und da sein. Man weiß Bescheid übereinander. Also es ist wirklich der schwierigen Situation, es ist das völlig geborgene Zuhause irgendwie, wie es dargestellt wird. Viel Zähne zusammenbeißen, weil sie, glaube ich, auch viel arbeitet, sehr viel arbeitet. Genau, Hat sie nicht sogar zwei Jobs in dem Film? sie verdient nicht so richtig viel Geld, also es ist ein bisschen knapp alles irgendwie. Und das unterstreicht aber das, was du gerade sagst, ne? Dieser Zusammenhalt ist da und der funktioniert. Und sie hat aber Schwierigkeiten, sozusagen die Familie zu ernähren, so ein bisschen, ne? Ja. Ist halt dieses klassische amerikanische, was man auch aus Roseanne kennt, eigentlich. Ja. Da ist die Mutter, die hat einen Job, der eigentlich viel zu schlecht bezahlt ist und dafür ist sie eigentlich viel zu lange da. Und keiner dankt es ihr, aber man muss ja irgendwie die Familie irgendwie ernähren. Und was auch noch ein Beispiel dafür ist, irgendwie, dass wie der Zusammenhalt untereinander auch funktioniert ist, der ältere Bruder, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, von Will, er spielt Will The Clash vor, Should I Stay or Should I Ja. Go? Hier wieder The Clash-Bezug, auch da wieder mein kleines Punk-Herz hat da irgendwie drei Akkorde getanzt und also und ja, bringt seinem Bruder einfach die Musik der Gegenwart näher, so, und auch die gute Musik der Gegenwart. Es gibt auch ganz viel schlechte Musik der 80er Jahre. Hier schon erlebt man so von Laura das Soundtrack, also wenn man von, jetzt nicht das Score, sondern tatsächlich das Soundtrack selbst, also wirklich richtige Lieder, nur das Beste vom Besten der 80er Jahre. Und auch wirklich, wie ich finde, sehr stimmungsvoll, sehr punktuell eingesetzt, sehr bewusst eingesetzt und auch nicht im Übermaße eingesetzt. Wir können, glaube ich, so viel spoilern, dass Should I Stay or Should I Go später im Film wahnsinnig gruselig wird, Ja. in der Serie. Ne? Ja. Also, Gut, ja. Ja, schon eine Szene, wo man denkt so, oh. ja. Und das überhaupt, ich muss sagen, ohne jetzt spoilern zu wollen, was das für mich bildlich hingekriegt hat. Also wir können noch dazu sagen, es tritt noch eine Begleiterin auf der kleinen Jungs, die ja, was dürfen wir da jetzt spoilermäßig Naja, sagen? das ist die erste Pilotfolge. Ich denke mal, da kann man schon durchaus offen überreden. Okay, gut. Sie ist besonders, sie ist sehr besonders, sie hat nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie die anderen Jungs beim Aufwachsen. Sie ist nicht an Sozialkontakte in dem Maße gewöhnt, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Ja. Und sie wird aber von den Jungs, und das ist wieder genauso nett, ach herrlich, aufgenommen wie jedes andere Kind in dem Sinne, weil sie einander helfen müssen auf so eine Art. Und sie ist jemand, der, wie formuliere ich das vorsichtig, Reisen machen kann im Geiste. Ja. Sagen wir es mal so, wer es nicht Ja. kennt, hat jetzt keine Ahnung, wovon ich rede. Aber Nee. diese Bilder, die dann entstehen, wenn wir ihr dabei zugucken, das ist das Beste. Klaustrophobie trifft Agoraphobie, was ja die Angst vorm großen Raum ist, Ja. in einem. Das habe ich noch nie so gut ins Bild gesetzt gesehen, dass man sich gleichzeitig so beklemmend eng wie auch weit gefühlt hat. Ja, was ich spannend finde, ist, dass da Stranger Things Elemente aufgreift, die man auch in Fringe sieht. Ja. Ja. Wo man generell sagen muss, ich finde, was Stranger Things total gut macht, man erkennt ganz viele Elemente aus vielen verschiedenen Filmen, Serien, primär der 80er, aber auch nicht nur, wie ich finde, wieder. Und es macht Spaß, diese ganzen Referenzen zu entdecken. Es ist sehr viel Stephen King dabei. Es sind halt, wie schon auch von Jürgen erwähnt, so ein bisschen als Goonies ist dabei. Ich habe letztens nochmal Stand by Me gesehen. Auch das ist mit dabei. Es gibt sogar eine Szene, wo ich finde, da wird Stand by Me eigentlich komplett direkt referenziert. Es ist halt so eine klassische, ja, dieses klassische Preteen, dieser klassische Preteen-Zusammenhalt, aber auch schon leicht frühpubertär in manchen Beziehungen, dass da schon so erste Liebes, nein, Liebesinteressen ist vielleicht zu viel verlangt, auch zu sagen, aber leichte romantische Interessen sich entwickeln und auch damit einhergehen, so das ganz klassische, dass also einige sind noch nicht so weit, andere sind schon so weit. Zumindest was die jüngeren Jungs angeht. Es gibt ja noch einen Nebenstrang mit älteren. Ich hasse die Schwester. Die Jugendlichen. Die Schwester ist fürchterlich. Wer nicht? Ja, das ist so ein Punkt. Sie hassen, nee, das finde ich nicht. Sie ist halt ein bisschen oberflächlich. Ein bisschen zu wechselhaft geschrieben, wie ich finde. Okay. Ich finde, sie bekommt als Charakter am Ende noch einen ganz guten, ins positiven Turn, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber, also bis zur, ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Folge, aber bis zur 5. auf jeden Fall ist sie wirklich, da bin ich voll bei Laura, ist sie wirklich grausig und ja. Man mag sie einfach nicht. Und das muss für mich nicht so klar unterstrichen werden. Also ich meine, es ist halt auch bei ihr so diese Liebesgeschichte, kommt ja auch noch damit rein, wenn ich mich recht erinnere, war doch bei ihr auch noch so. Ja. Ja, dann fummeln da so ein paar Teenager rum, da muss ich da nicht sehen. So, das gehört jetzt für mich nicht unbedingt in die Serie mit rein. Wenn es nur darum geht, wer haut wann wie wo ab, so, wer geht wo wann wie in welchem Haus ein und aus, um die... Was ja so eine zweigeteilte Welt eigentlich in dieser Serie ist, was die Kinder und Jugendlichen machen, obwohl eine Ausgangssperre offiziell besteht, weil es ein kleiner Ort ist, ein Junge ist verschwunden, alle Kinder und Jugendlichen sollen zu Hause bleiben und die führen halt ihr eigenes Leben unter diesem Deckmantel dessen irgendwie. Da muss ich da nicht sehen, irgendwie, wie die dann noch sich beim anderen da ins Fenster steigen und so weiter und so fort. Brauche ich nicht. Ich glaube, dass das, das sieht man in vielen Filmen aus dieser Zeit, dass das so eine Reminiszenz an diese Zeit sein soll. Dieses 80er Jahre Teenager-Gehabe, so durchs Fenster und das finde ich, sieht man bei vielen Filmen in diese Richtung. Und das scheint in den USA ja auch noch stärker präsent zu sein. Und deswegen haben sie das, glaube ich, damit eingebaut, auch wenn das mit dem eigentlichen Storyverlauf nicht so viel zu tun hat. Ja, ich erinnere nur an, weiß nicht, ob ihr das kennt und gesehen habt, Clarissa, damals auf Nickelodeon, dass er mit Sam, der ja auch immer durchs Fenster reinkam und so. Und ich glaube, das sind so Dinge, die sind einfach so typisch amerikanisch, die wir eigentlich wahrscheinlich auch nur aus solchen, ich weiß ja auch nicht, ob es so typisch amerikanische Serien- und Filmklischee der Zeit, ob es sowas tatsächlich in den USA stattfindet, kann natürlich keiner von uns beurteilen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich nur irgendwo von Stereotyp. Kann man so hinnehmen. Also ich finde, also Nancy heißt sie, ich finde halt auch, ich finde sie nicht ganz so furchtbar wie ihr. Mich stört so ein bisschen wie das diese übertriebene Wechselhafte, was aber auch wieder in sich wieder ein bisschen so ein Klischee ist. Und da sind wir halt beim nächsten Punkt, der mich auch echt sehr gestört hat. Ich kann diese klassischen Stephen King Bully Arschlöcher, ich kann sowas nicht mehr sehen. Das ist so für mich so ein schlechtes Storytelling. Diese Typen, die einfach nur Bullies sind, um des Bullies wegen und um des Bulli-Seins wegen. Und nee, also diese Freunde da von Nancy und wie heißt sie ja, Lover-Typ eigentlich noch? Komischer Junge, der ins Fenster steigt. Ja, genau. Also zumindest irgendwie so seine Freunde da und das ist so. Du meinst jetzt dieses böse Pärchen sozusagen, ja? Ja, genau. Okay. So, und das ist so, nee, ich kann sowas nicht mehr sehen. Das ist für mich ganz schlechtes Storytelling, Charaktere einfach so zu schreiben. So, es ist einfach, die bringen nichts hinein zur Story. Also, außer irgendwie, dass irgendwie gewisse Charaktere dann letztendlich in eine gewisse Richtung geschubst werden, damit alles dann noch irgendwie ein Happy End kriegt oder so ungefähr. Und, die einzigen, die ich da ertragen kann, sind die in Dogma. die Eishockey-Jungs. Ja, aber das hat ja noch einen anderen Hintergrund. Ja, natürlich. Ja. Wie fandet ihr den Einsatz des Übernatürlichen in der Serie? Der ist ja relativ früh, ganz am Anfang im Grunde genommen. Und ich fand, die Serie hatte für mich die richtige Menge an Grusel, ohne nicht komplett ins Horror abzudriften. Trotzdem ganz klar die Gefahren darzustellen, die da das, dass das große Böse, sag ich mal, um es mal so zu nennen, darstellt. So, es war immer eine Bedrohung. Es gibt so ein paar Szenen, wo ich finde, da hätte ich mir ein bisschen mehr Erklärungen gewünscht, warum es so ist, wie es ist. Ja. Da gehe ich mal fast davon aus, dass das in der zweiten Staffel mir noch ein bisschen mehr darauf eingegangen wird. Und es wird eine zweite Staffel geben, das steht fest. Zumindest die Titel der einzelnen Folgen wurden ja auch schon angeteasert. Also was heißt nicht angeteasert, die wurden im Teaser-Trailer, und da stehen die Titel der einzelnen Folgen drin. Es gibt einiges an der Serie, wo ich denke, also da würde ich mir ein bisschen mehr Erklärung wünschen. Einfach so, um das ein bisschen mehr im großen Ganzen sehen zu können. Es muss nicht alles für mich ins tiefste Detail erklärt werden, das brauche ich nicht. Im Gegenteil, ich finde es manchmal auch ganz gut, wenn so ein paar Sachen noch ein bisschen offen gelassen werden und nicht alles richtig erklärt wird. Aber ja, also zum Beispiel die Sache mit den Lichtern, da würde mich zum Beispiel interessieren, wie das funktioniert hat. Also das wird nicht, wie ich mich hier erinnere, nicht ich habe es sehr zweimal gesehen, wie konkret das zustande kommt, ist mir nicht so ganz klar. Okay. Also bei mir ist es auch so, dass diese Mischung aus Übernatürlichem und auch diesem Geheimdienstlichen, da ist ja noch sozusagen dieses Institut, das noch eine Rolle spielt, auf das sind wir ja bisher noch nicht eingegangen, das, sagen wir mal, medizinische Experimente macht im weitesten Sinne, aber alles im Geheimen, im Regierungsauftrag auch. Und das hat mich halt auch sofort gepackt, weil ich da eben so, ich weiß nicht, ich mag das einfach, ja. Also ich bin da total sofort geflasht gewesen von dieser Stimmung, die diese Serie damit erzeugt. Und das hat für mich sozusagen diesen Reiz auch zu einem sehr großen Teil ausgemacht. Also dieser Punkt zwischen Grusel, wie Tim schon sagt, und diesem Übernatürlichen und diesem geheimdienstlichen Ungewissen, möchte ich mal sagen. Und das machte für mich den Hauptreiz der Serie aus. Und dann eben in der Kombination mit den Jungs, mit diesem Feeling, wie man ihnen so ein bisschen auch beim Erwachsenwerden zuschaut, das war das, was so für mich diese Serie hauptsächlich ausgemacht hat. Auch wenn es ein paar Schwächen gibt in so einer Serie, das ist, glaube ich, aber fast immer so, war ich insgesamt wirklich sehr gebannt. Ich habe lange nicht mehr eine Serie so schnell geguckt, wenn also Cliffhanger waren, wo ich dachte, okay, ich muss das jetzt zu Ende gucken, wie das bei Stranger Things der Fall war. Spannenderweise, was ging es mir so? Ich fand das beim zweiten Mal sehen sogar noch, also kurzweiliger als beim ersten Mal. Ah, interessant. Also, ich weiß nicht, genau, kann ich genau sagen, woran das liegt. Ich bin schon jemand, der pedantisch darauf achtet, möglichst nicht gespoilert zu werden. Mich ärgert das auch, wenn ich immer gespoilert werde. Aber auch in dem Wissen, was kommt, was trotzdem immer noch spannend. Man hat natürlich ein bisschen mehr Zeit, auch auf andere Dinge zu achten, die beim ersten Mal gucken vielleicht ein bisschen einem nicht so ganz auffallen. Aber ich habe das beim zweiten Mal gesehen, wie gesagt, fand ich sogar noch ein bisschen kompakter als beim ersten Mal, erstaunlicherweise. Die war sehr, sehr dicht. Also ja. Die ganze Serie ist wahnsinnig dicht gewesen. Ja. Daran mag das liegen, dass man die auch gut ein zweites Mal noch gucken kann. Ich freue mich auch drauf, wenn ich die jetzt ein zweites Mal bald gucken werde. Das ist vor allem, weil es für mich, deswegen habe ich da gerade so direkt nach gefragt, eben dieses Gemisch aus, wir wissen eigentlich schon, was das für Züge hat, diese ganze Story, während die Leute noch keine Ahnung haben und noch in normale Richtungen denken in dem Sinne. Hat mich sehr, sehr gekriegt. Ich muss sagen, dass die so wie du es vorhin sagtest, dass so diese amerikanischen Klischees irgendwie aufgegriffen werden. Ähnlich wird es ja auch mit den Gruselelementen gemacht, dass zum Beispiel in dieser in diesem Institut, nenne ich es mal, in dem dann eben diese medizinischen Versuche gemacht werden, gibt es das verbotene Stockwerk, wenn man es so nennen darf, das ja halt diese typische flackernde Neonleuchte einfach hat. Und mit solchen Sachen wird da gespielt. Und mich kriegt das völlig. Ich habe mich gegruselt bis zum geht nicht mehr. Ich habe es einer Arbeitskollegin empfohlen, die überhaupt nichts guckt, was irgendwie auch nur gruselig klingt. Ja. Niemals. Und die war so angefixt von der Serie, dass, obwohl es gruselig war, sie immer weitergeguckt hat, dabei ein bisschen geschrien hat. Aber sie hat es weitergeguckt und hat sich fürchterlich gefreut darüber. Ja. Ich muss sagen, ohne irgendwas zu spoilern, das Ende, das richtige Ende der Serie, letzte Szene, ging gar nicht. Das macht man nicht. Ja, es war... Ich will ganz kurz noch was einwerfen zu dem Institut. Okay. Ich musste da sehr viel an Half-Life denken, erstaunlicherweise. Ich weiß sehr nicht, gut, ob, ob... Also Laura schüttelt schon den Kopf, aber Jürgen sagt ja. Also Half-Life, ein sehr, sehr erfolgreicher, sehr, sehr bekannter First-Person-Shooter, war, ich glaube, sogar der erste, der mit sehr stark in dieser Form mit geskripteten Elementen, die in das Spielgeschehen mit eingebaut sind, gespielt hat. Und es wirkte sehr, sehr flüssig. Sehr dichter, sehr atmosphärischer First-Person-Shooter, auch teilweise sehr, sehr knackig. Diejenigen, die es kennen, also wenn ihr Half-Life mögt und ihr habt Stranger Things noch nicht gesehen, dann ist das so der zweite Punkt, wo ihr sagen müsst, nee, einmal auf Pause drücken, einmal Stranger Things gucken. Es gibt da schon, wie ich finde, so ein paar Parallelen und es kann mir auch keiner erzählen, dass das Zufall ist. Zumindest unterbewusst würde ich sagen, auch da müssen mit beeinflusst, was manche Elemente angeht. Das Ende, ich fand die letzte Folge, und das ist da wieder die Ausnahme von diesem dichten Gefühl beim Gucken, wie schon beim ersten Mal, fand ich die letzte Folge anstrengend zu gucken. Also die erste halbe Stunde war super und dann hat man nochmal so eine halbe Stunde irgendwie Epilog so ungefähr hinten dran oder lass es eine Viertelstunde sein. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich lang, die Folgen. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Zumindest so es gab einen ziemlich langen Epilog in der letzten Folge und die fand ich zäh. Ja. Fand ich sehr zäh. Hat mich irgendwie auch, reißt auch irgendwie sehr raus aus der Serie, wie ich finde. Und es gab da den Punkt, wo man dann auch weiß, wie es enden wird. Und so genauso endet es dann auch. Und denke ich auch so, ach nö, Leute, nee, ernsthaft jetzt. Also es gab vorher schon genügend Material, ohne dieses Ende, dass man locker eine zweite Staffel anhängen kann. Und es war jetzt in dieser Form einfach auch ja überflüssig. So. Ja. Hat so ein bisschen geschmälert und ist eines dieser. Einer dieser Punkte, auch unter anderem auch neben dieser stereotypen Bully-Geschichte, die ich schon angesprochen habe, wo ich sagte so, nee, das gefällt mir jetzt nicht so. Ich habe gesagt, ich habe glaube ich für Twitter sinngemäß so, Stranger Things, super Serie, hat mir sehr gut gefallen, mit ein paar Abers. So, ja. Und das ist einer von diesen Abers. Völlig richtig. Gehe ich völlig mit. Also das Ende war so ein bisschen, sie mussten halt eine Serie verkaufen. Und ich glaube, sie mussten ein typisches Ende für so eine Serie mitverkaufen. Genau, den Eindruck habe ich auch. Das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Also es wirkt so ein bisschen einerseits irgendwie abgebrochen. Also ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, die würden eigentlich am liebsten noch weiter erzählen. Aber sie mussten halt ein Ende finden, das so diesem typischen Cliffhanger-Ding entspricht sozusagen. Ne? Und das finde ich, das merkt man auch ein bisschen der Serie an. Ja, das ist ein bisschen schade, schmälert aber eben tatsächlich für mich das Gesamterlebnis dieser Serie oder dieser Stimmung, die Serie erzeugt, für mich nicht. Wenn eben auch das immer schade ist, wenn am Ende das so einen Dämpfer bekommt sozusagen, ja. Wo wir gerade beim Thema sind, wir haben schon kurz über die Musik gesprochen und ich habe den Score erwähnt. Wie fandet ihr den Score, dieser Synthi-Sound? Fand ich auch super. Das war das nicht im weitesten, wenn ich auf eine Sache eingehen kann, ohne sie zu spoilern, Alien? Alien? Ich fand es gibt so ein Schnattern da drin. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber der Synthi-Sound ist ja zum Beispiel Nein, auch sind die Sachen ist nicht, ja zum ja? Beispiel auch der Titelmusik, ja. Ja, klar. Ja, das ist aber was du gerade Schnattern genannt hast, das ist ja so, aber auch so ein sehr klassisches Element, was man aus vielen Horrorfilmen kennt Aber eigentlich. das meine ich, das habe ich jetzt mit Schnattern und Alien Ja. benannt, aber dieses Knattern spielt halt auch wieder genau in diese Richtung. Das sind unsere Motive, die wir hier wählen. Das ist ein weiteres dessen. Hat aber für mich funktioniert. Ja, also für mich auch total. Also ich hatte immer gleich direkt Gänsehaut, wenn dieser ja dieser Vorspann lief, also mit dem Schriftzug und so. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Also das haben die super gemacht, finde ich. Ich muss ja sagen, ich fand ihn teilweise ein bisschen anstrengend. Also ja, im Titel, auch mit dem wie der Schriftzug, der so ganz langsam quasi ins Bild reinschwebt und dann quasi aus dem Close-up und mitten in den Buchstaben und dann langsam so reinschwebt, dass man das dann lesen kann, den Titel, nämlich Stranger Things. So ja, auch ein schöner Score, also diese Titelscore zumindest, sehr stimmungsvoll, aber fand an anderen Stellen, wo der Score, dieser Synthesound war, ich fand das teilweise ein bisschen zu gewollt. So. Ist Twin Peaks zu gewollt? Nee, das ist nicht das, was ich meine. Es ist mir an der Stelle, ich kann es ganz schwer in Worte fassen. So, es war mir an der Stelle manchmal ein bisschen zu viel, was diesen 80er-Jahre-Feeling angeht. So, und Ja. gerade bei dem Synthi-Sound. Es gibt Synthi-Sachen, die mir echt gut gefallen und da fand ich es ja teilweise einfach ein bisschen zu viel. Es ist auch nicht allzu lange her, dass ich Turbo Kid gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Turbo Kid kennt. Nö. Der lief, ich muss überlegen, irgendwie der letzte oder vorletztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest. Ist auch schon lange auf Blu-ray und DVD zu erhalten. Ist halt auch ein Film, der ein 80er-Jahre-Feeling hat, ist ein postapokalyptischer Welt. Ein postapokalyptischer Film im 80er-Jahres-Stil gedreht. Mit natürlich Michael Ironside, wem auch sonst als bösen Gegenspieler. Also wer diesen Stil mag, 80er-Jahres-Stil mag, und auch damit leben kann, dass da manchmal ein bisschen mehr Blut fließt, als wenn der nötig ist. Vernünftig gemachte Hommage an 80er Jahre Action-Kino im postapokalyptischen Gewand sehen möchte, die sei an dieser Stelle einmal Turbo Kid ans Herz gelegt. Das Ist auch klingt ganz ja viel nach mit einem Film für BMX-Rädern mich. rumgefahren und dieser Film hat auch einen sehr intensiven Synthi-Soundtrack so und der hat mich da auch schon so ein bisschen Okay. genervt. Okay, also ich finde, ja, da kann man vielleicht auch drüber unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde das dann auch schon fast jetzt ein bisschen kleinlich, wenn man da Ist das auch kein großer Kritikpunkt von Okay, mir? alles klar, gut, Bisschen also. klein, Doch. nicht, Tim. Ist persönlicher Geschmack in dem Fall. Also das würde ich unter künstlerische Freiheit einfach Das ist quasi jetzt abhandeln und sagen, okay. der Brokkoli unter den Synthi-Soundtracks oder Synthi-Scores. Einfach so ein bisschen, für mein Empfinden einfach manchmal ein bisschen zu viel einfach. Okay. Ja, dann ja, haben wir tatsächlich wenig Kontroverses hier gehabt, aber das hatte ich auch schon angekündigt, weil wir eigentlich alle sehr begeistert von der Serie waren. Ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, ob die das halten können mit der zweiten Staffel, ob die es schaffen, diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten, wenn man, wie soll ich sagen, ja, wenn man das nicht aus den Augen verlieren möchte. Ich halte das für schwierig, aber ich bin sehr gespannt, ob die das schaffen. Ich halte es auch für schwierig, einfach weil die Erwartungshaltung ist eine sehr, sehr hohe ist. Ja. Das Einzige, was ich finde, was sehr schön zu sehen ist, wenn man sich so ein paar Videos anguckt, die man auf YouTube finden kann, so BuzzFeed-Videos und so zum Beispiel, oder auch Mashable auch, diese Kindercast, die Jungs und das Mädel und also die Mädels, die verstehen sich untereinander richtig gut. Und das macht einen Heidenspaß zu sehen, wie die miteinander interagieren. Und Das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Serie wieder, wie ich finde. Also merkt man ja schon, dass sie Spaß haben an dem, was sie da machen. Die machen ja auch, wie für Kinderdarsteller, mal wieder, muss man wieder sagen, die Aufgaben echt super. Ja. Auch gerade Elle, das ominöse Mädchen, um das es halt in der Serie unter anderem auch geht, sehr, sehr gut Elle ist an gespielt. der Stelle nur kurz benannt. Die Darstellerin ist riesengroßer Liverpool-Fan. Ja. Und ist Britin. Und Liverpool-Fan. Wer Ja. hätte das gedacht? Ja. Man glaubt es kaum. Ja. Und ja, und ja, genau, auch ein Thema. Ich habe mich anders gefragt, woran haben die sofort alle erkannt, dass sie ein Mädchen ist? So, ich fand erstmal beim ersten Mal sie ansehen, ich habe nicht sofort gesehen, dass es ein Mädchen ist. Ich habe Ich erst habe es gedacht, dass es. sofort gesehen, aber ihr seid halt Chauvinisten. Nee, ich habe es auch sofort gesehen, aber man erkennt eben auch, dass sie diesen, wie sagt man, androgynen Charakter haben soll. Also dieses, man weiß nicht so genau, was sie nun ist, aber für mich war es auch sofort klar, dass es ein Mädchen ist. Ist voll das Mädchen. Ist voll das Mädchen. Nee, ist sie eigentlich nicht sozusagen, aber man sieht ihr trotzdem, also ich habe es halt auch sofort gesehen, dass es ein Mädchen ist. Ja. Mich hat das völlig verwirrt, als die in der Serie von einem Jungen gesprochen haben und ich überlegt habe, von wem reden die da? Ja, weil Ach sie jetzt auch so. erst nicht erkannt haben, dass sie ein Mädchen Genau. ist. Ist Teil der Story, das muss man für die, die es noch nicht gesehen haben, Genau, kurz ja. dazu sagen, Dazu ja. sagen, ja. Auch da wird das schon aufgreifen, Hopper, der Cop Ja. in der Serie, der Sheriff in dem Dorf. Ich finde auch ein klasse Charakter, der nicht so unbedingt auch nicht der ist, wer zu sein scheint. Auch ein Charakter mit einer persönlichen Hintergrundgeschichte, die vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen zu sehr breit getreten wurde, weil eigentlich sehr schnell klar ist, worauf es hinausläuft mit seinem Hintergrund. Und auch innerhalb der Serie. Ja, aber auch der eigentlich konsequent weitererzählt. Auch da muss man gespannt sein, was da mit ihm noch so passiert. Nur ich glaube, dass sie in Teil 2 jetzt in der zweiten Staffel bekommen sie das Carl-Problem aus The Walking Dead. Die leben halt auch davon, dass die Jungs wahnsinnig niedlich sind. Die werden älter werden und werden nicht mehr niedlich sein. Und da bin ich gespannt, ob sie das hinbekommen. Also ich Weil, denke, wenn, nein. naja, ich Und denke, wenn die das jetzt schaffen, diese zweite Staffel schnell in den Kasten zu bringen, haben sie das Problem in der zweiten Staffel noch nicht. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Wenn es dann nochmal eine dritte, schrägstrich vierte Staffel geben sollte oder geben soll, weil erfolgreich, dann werden sie genau dieses Problem bekommen. Ja, da hast du recht. Weil dann sind sie genau in dieser Pubertätsphase. Sturmspruch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die Darsteller sind, aber ich würde sie mal in den jungen Teenjahren einordnen. Und da geht das noch, aber wenn die noch mal 2, 3 Jahre älter werden, dann wird's schwierig. Da gebe ich dir recht, ja. Seid ihr noch da? Ich bin noch da. Ja. Die Millie Bobby Brown, wie sie heißt, die Ja. Elle spielt, die ist 12 Jahre alt. 12 sogar nur, okay, ich hätte sie Ja. sogar ein bisschen älter gesehen. 2004 geboren. Ah, okay. Boah. Ja. Fies, oder? Und bei ihm steht kein Geburtsdatum mit dabei. Gucken wir nochmal nach Gaten Matarazzo, Dustin, der zahnlose Bursche. Der ist 14. Ah, der ist schon älter, okay. Gerade 14 geworden. Also muss ich gucken, ne, wie jetzt Staffel 2 dann quasi gestaltet ist. Also kann ja auch ohne Probleme sagen, so irgendwie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Dann hast du auch zumindest nicht, hast du das Problem umgangen, dass die Darsteller auch älter geworden sind. Und das ist ja dann auch ein Alter, wo man das auch schnell sieht, wenn jemand älter wird. So ist es, genau. Ich erinnere nur an Home Improvement, also Hör mal, wer da hämmert, wo der jüngste Sohn auf einmal größer war als alle anderen. So, und Das kann ja auch so passieren, ja, aber klar. ich fand, dass sie es da zum Beispiel in Hör mal, wer da hämmert, eine der besten Serien der Welt. Endlich sind wir mal einer Meinung. Endlich sind wir mal einer Meinung. Wir sind oft einer Meinung. Ar, ar, ar, ar, ar. Genau, großartig. Das ist, Da haben sie es zum Beispiel hingekriegt, dadurch, dass die Kinder immer als absolute Arschlöcher dargestellt wurden, ja, war es völlig egal, dass die Teenager geworden sind. Klar. Ja, Tim Allen. Was macht Tim Allen heute eigentlich? Der spielt auch irgendeine Serie, irgendeinen so reaktionären Typen jetzt. Und soll wohl auch gar nicht mal so gut sein. Ich bin immer noch, finde es immer noch sehr, sehr schade, dass es niemals, hätte ich gerne gesehen, einen zweiten Teil von Galaxy Quest. Oh ja. Einer wenigen Filme, die er gemacht hat, die echt fantastisch sind. Mhm. Aber auch Alan Rickman. Alan Rickman, der fehlt auch vorne und hinten gerade. Mhm. Jemand, der da echt super war. Und natürlich hat Tim Allen in Toy Story Buzz Lightyear gesprochen. Und wurde ja von Tom Hanks, glaube ich. Ja. Semi-begeisterte Laura. Ja. Zumindest den ersten Toy Story fand ich super. Den dritten habe ich noch nicht gesehen. Genau, das ist Aussage, Tim, die sollte man nicht äußern. Oh, ich habe den dritten Toy Story noch nicht gesehen. Ja. Ich bin völlig gegen diese Animationsfilme. Ach was. Echt? Ich mag nur Wall-E. Wall-E ist großartig. Toll. Ja. Oh, allgemeines Oh. Ich habe so geweint im Kino. Ja. Die ganze Zeit eigentlich. Ja, ich habe nicht wirklich geweint. Ich war aber schon sehr, sehr mitgenommen. Oh mein Gott, ich habe den traurigsten Film aller Zeiten gesehen, übrigens. Wie hieß der? From Time to Time oder so. Habt ihr den mal gesehen? Zufälligerweise ist eine BBC-Produktion mit Maggie Smith, die im Zweiten Weltkrieg ihren Enkel zu sich aufs Schloss holt, weil der Vater gerade im Krieg vermisst wird. Und die Mutter nach London muss, um die Nachforschungssachen irgendwie loszutreten. Und es geht dann darum, dass dieses Schloss, in dem die leben, zeigt, so wie es in der Beschreibung steht, ein besonderes Schloss ist, das seine Geheimnisse offenbart. Die Geheimnisse sind halt Geister der Familiengeschichte. Das ist der absolut traurigste Film aller Zeiten und man wartet die ganze Zeit, es ist natürlich Weihnachten, alle Menschen weinen und du sitzt da und denkst dir, gebt mir irgendwas, ich brauche diesen kleinen Strohhalm, gebt ihn mir. Nein, der Abspann kommt und du stehst da und denkst, oh Gott, was habe ich hier gerade gesehen? Maggie Smith, sonst eine der größten, seit diesem Film bin ich da ein bisschen, ne, also... Oha. From Time to Time. Gibt's bei Amazon Prime. Wer mal richtig heulen will, kann den gucken. Mein Heulfilm der Wahl ist ja tatsächlich Das letzte Einhorn. Oh ja. Ich liebe diesen Film. Wenn sie da auf dem Turm steht und runterguckt und vergisst, wer sie ist, da muss ich weinen. Und zwar viel Wein. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das heute noch so ginge, aber früher gebe ich dir recht. Also ich habe den immer auch als super traurig empfunden und ach, war der schrecklich. Ähnlich Watership Down. Kenne ich nicht. Ich kenn's, aber ich habe es ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Genau, aber ja. Dieser Animationsfilm mit den Hasen, mit dem Soundtrack von Simon Garfunkel. Ach, das Ding, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau. Aber es ist wirklich noch Zeichentrick, oder? Ja, ist Zeichentrick, ja, genau. Ja. Ja, sagt man nicht Animation dazu? Sorry, wenn ich da mich jetzt... Also Zeichentrick im Sinne von, wenn man das unterscheiden wollte zwischen Zeichentrick, also tatsächlich handgezeichnet wie und halt Animation im Sinne von Computer animiert und gezeichnet, könnte man da jetzt unterscheiden, wenn man wollte. Okay. Ja, also weil ich glaube, Zeichentrick im Sinne von, ist tatsächlich handgezeichnet, gibt es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Nee, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber der ist definitiv handgezeichnet, weil ich glaube, der ist so alt. Da gab es noch keine Computer, die irgendwie auch nur ansatzweise leistungsfähig genug waren, um sowas zu machen. Und der Bär war der erste Kinofilm, den ich gesehen habe, im Kino. Ich war zu groß mit meinem Daumen und habe mit Mama und Papa, weiß ich gerade gar nicht, Der Bär geguckt. Und es geht darum, dass in den ersten 15 Minuten schon die Mutter stirbt. Und das ist ja so ein, ne, so, das kennen wir ja, dieses Motiv. Ja. Und oh mein Gott, der war so traurig. Ich war völlig fertig davon. Ist das Bambi für fleischfressende Tiere? Oder? Das ist sogar mit echten Aufnahmen. Das sind richtige Bär. Ja. Wie heißt der? Jacques Arnaud? Kann das sein? Ich glaube, ich weiß jetzt, was Laura meint, aber naja. Das ist der erste Film, den du im Kino gesehen hast? Ja, das war... Harte Kost. Das war, ein bisschen krass. Aber wo wir gerade bei wilden Tieren sind, ich besitze Raw jetzt inzwischen auf Blu-ray. Ah, okay. Ich werde nächstes Mal davon berichten, wie sich die Löwen über Melanie Griffith hermachen. Das wird toll. Okay. Haben wir schon mal wieder ein Thema für die nächste Sendung sozusagen. Und dazu ein schönes Mettbrötchen? Ja, warum nicht? Warum nicht? Oder ein Lion. Da ist ein Twitterer am Werk. Ja, genau. Ich werde ein oder Fondue oder so. Oh, auch schön. Das wäre dann noch die Steigerung. Genau, es wird über Raw gesprochen das nächste Mal. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar in zeitnaher Zukunft, die X-Men-Filme mal anzugreifen. Ja. Ja. Das wäre ein Thema für eine der nächsten Folgen auf jeden Fall. Ja. Toll wäre natürlich, wenn unsere 5 Zuhörer uns hierzu irgendeine Form von Fragestellung geben könnten. Wir können das ja mal ein bisschen interaktiver gestalten. Genau, etwas bestimmt. Ja, ne? Wir nehmen auch gerne Vorschläge entgegen von Sachen, die wir angucken und besprechen sollen. Wir können rigoros Nein sagen oder gar nicht antworten, aber wir können sie vielleicht auch befolgen. Ja. Und genau, liebe Zuhörer, falls ihr irgendwas habt, so wie Cyclops mehr Klops als Cyclops. Ich bin kein Fan, ich sag's vorweg. Das ist auch ein merkwürdiger Charakter. Der ist komisch, oder? Aber einer der größten Lacher eigentlich in allerersten X-Men, ne? Hey, it's me, prove it, you're a dick, oh yeah, you're you. Also ja, sinngemäß, aus dem Kopf zitiert einfach. Also herrlich. Das stimmt. Ich muss auch sagen, jetzt in Apocalypse kein schlechter Auftritt. Ja, aber trotzdem ist es ein merkwürdiger Charakter. Der ist total komisch, das stimmt. Und niemand versteht Jean. Und deswegen war Wolverine genau an der richtigen Stelle, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist eine andere Serie, eine andere Folge, ob Wolverine an der richtigen Stelle bei Jean war. Das war's, oder? Genau, also wir haben, glaube ich, das ganz rund gemacht sozusagen. Liebe Zuhörer, wenn ihr da anderer Meinung seid, gebt uns ja gerne Feedback. Gerade bei Stranger Things wissen wir ja aus unserem Twitter-Feed, dass das nicht alle so empfunden haben. Insofern hört es euch an, was wir gesehen haben und äußert euch dazu. Wir hören uns das gerne an, beziehungsweise lesen es gerne. Laura hat genickt, ich sag auch mal ja. Sehr schön. Dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüssi. Auf Wiederhören, tschüss.